Kapitel 35. In diesem Leben gibt es keine Sicherheit vor der Anfechtung. Erstens. Dein Leben ist ein Kampf. Deine Waffe sei geduldiges Gottvertrauen. Der Herr. Mein Sohn, in diesem Leben bist du nie sicher. Solange du lebst, hast du geistliche Waffen nötig. Du bewegst dich unter Feinden. Zur Rechten wie zur Linken wirst du bekämpft. Wenn du dich nicht allseits mit dem Schilde der Geduld wappnest, wirst du nicht lange unverwundet bleiben. Überdies, wenn dein Herz nicht fest auf mich vertraut und den aufrichtigen Willen offenbart, alles um meinetwillen zu leiden, kannst du weder des Kampfes Hitze ertragen, noch die Palme der Seligen erringen. Du musst also mutig durch alles hindurchschreiten und mit starker Hand niederzwingen, was dir entgegentritt. Denn dem Sieger wird das Manna gegeben. Dem Trägen bleibt viel Elend. Zweitens. Mache dich gefasst auf wenig Ruhe und auf viel Mühe und Leid. Suchst du schon in diesem Leben Ruhe, wie willst du dann zur ewigen Ruhe gelangen? Stelle dich nicht auf viel Ruhe ein, sondern auf große Geduld. Suche den wahren Frieden nicht auf der Erde, sondern im Himmel, nicht bei den Menschen und den übrigen, geschaffenen Dingen, sondern allein in Gott. Um der Liebe willen musst du gern alles auf dich nehmen. Mühen und Leiden, Versuchungen und Qualen, Ängste, Nöte, Krankheiten, Unrecht und Widerspruch, Tadel und Demütigungen, Schmach, Zurechtweisung und Verachtung. Das leitet zur Tugend an, erprobt den Streiter Christi und wirkt die Krone des Himmels. Ich werde die kurze Mühe mit ewigem Lohn vergelten und die vorübergehende Schmach mit einer Herrlichkeit ohne Ende. Drittens. Halte durch, auch ohne große Tröstungen. Meinst du etwa, du könntest immer nach Wunsch die geistlichen Tröstungen haben? Meine Heiligen hatten sie nicht immer. Sie mussten viele Beschwerden, mannigfache Versuchungen und Zustände großer Verlassenheit ertragen. Aber sie hielten in allem geduldig aus und vertrauten mehr auf Gott als auf sich, wohlwissend, dass die Leiden dieser Zeit in keinem Verhältnis stehen zur künftigen Herrlichkeit, die mit ihnen verdient werden soll. Römer 8,18. Willst du sogleich haben, was so viele kaum nach vielen Tränen und großen Mühen erlangt haben? Harre des Herrn, handle mannhaft und sei stark. Psalm 27,14. Verzage nicht und weiche nicht. Setze Leib und Seele standhaft für Gottes Ehre ein. Ich werde es reichlichst vergelten und in aller Bedrängnis bei dir sein.